WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer etwas verkürzten Woche. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Über was auch immer. Über Schwulenehe, ESC. Über was ganz Persönliches, was euch auf den Nägeln brennt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Markus und der Markus ist 32. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Hallo. Um was geht's? Schwulenehe. Ach, guck. Als hätte ich geahnt. Genau. So. Also das erzkonservative Irland hat dafür gestimmt jetzt und in der Volksabstimmung haben die sich dafür ausgesprochen, gleiche Rechte für alle. Und was denkst du? Nein. Nein? Nein. Warum? Ich muss auch dazu sagen, ich bin selber schwul. Wie, du bist selber und schwul und willst nicht die Rechte, gleiche Rechte für alle haben? Was ist das denn? Das heißt gleiche Rechte. Nein, das ist für die, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Nein, ich reg mich nicht auf. Also ich finde, wir Schwulen mit der eingetragenen Lebensgemeinschaft, wir haben heutzutage schon, wie soweit ich weiß, sogar das Erbrecht schon dabei. Ist viel gleichgezogen, ja. Ja. Ja, und das ist alles schon. Und mein Knackpunkt ist einfach wieder dieses Thema Adoption. Mhm, das fehlt. Genau, das ist so das, was ich meine. Es fehlt, sagt dir, du kannst der liebste Papa der Welt sein, du kannst der tollste Papa der Welt sein, zwei tolle Papas sein, fehlt jemand. Ach Gott. Das fehlt eine Mama. Was mich diese Diskussion anödet, die führe ich jetzt seit 20 Jahren schon. Und jetzt sagt mir auch noch ein Schwuler, sagt mir das auch noch, ich fasse es nicht. Mein Gott nochmal, es kommt doch nicht auf das Geschlecht an, wie gut Eltern sind und wie gut Eltern erziehen, sondern es kommt darauf an, was für Menschen das sind und wie, mit welchem Herz sie das machen. Ja, selbstverständlich. Darauf kommt es, und dass die beiden sich lieben. Ein Kind, das in eine Liebesfamilie, die sich liebt, aufwächst, ist ein glückliches Kind. Und das ist doch drisseal, ob das nur zwei Frauen oder zwei Männer sind. Meinst du denn nicht wirklich, dass ein weiblicher Part sein muss? Nein, meine ich nicht wirklich. Nein. Es gibt auch alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter, da ist der jeweilige Part auch nicht dabei. Außerdem ist das doch ein Klischee-Denken, Mensch. Ich muss dir ja auch eins sagen, ich wünsche mir eigentlich Kinder über alles. Ja. Vielleicht wurde ich wirklich so, ich bin auch katholisch wie die schönen Irländer, ich bin auch sehr katholisch erzogen worden. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, trotzdem lebe ich offen schwul. Ich wohne sogar im Haus meiner Großmutter, die sehr katholisch ist. Alle, kein Problem, die haben mich lieb und so, wie es sich gehört. Mhm. Aber so habe ich nun mal das Denken. Mama, Papa, Kind. Ja, dann versuch mal aus diesem verstaubten Klischee herauszukommen. Mhm. Hin zu Papa, Papa, Kind, Mama, Mama, Kind. Ja, ich hatte zwei gute Bekannte, die sind auch Lesben und die wollten auch gerne ein Kind. Da haben sie mich angesprochen. Ey, Markus, wolltest du nicht Samenspende machen? Mhm. Er sagt, wow, habe ich gedacht, da hast du dann ja sogar eine Mama. Mhm. Und ich der Papa dann. Gut, aber ihr würdet ja eben nicht in einer klassischen Familie dann zusammen sein und aufwachsen. Ja, aber die Mama wäre da und der Papa. Gut, aber ihr würdet es ja nicht gemeinsam erziehen, oder wie verstehe ich das? Nein, das Problem auch war, die wollten dem Kind nichts erzählen dann, wenn es so weit gekommen wäre, dass ich der Papa wäre. Mhm. Und das wollte ich strikt nicht. Okay. Ich sollte dann Patenonkel werden und dann, das war's. Aber hier in der politischen Diskussion geht es ja um das juristische Recht, das schwule Paar eben. Und ich habe heute, ich muss gestehen, dass ich das gar nicht wusste, wie viele Länder auf der Welt das schon zulassen und wo es die wirklich gleichberechtigte Ehe überall schon gibt. Fast in ganz Europa, außer Italien und Polen natürlich. Mhm. Aber selbst auch im katholischen Spanien ist es erlaubt. In Frankreich ist es erlaubt, in England. In Argentinien und Brasilien sogar, das muss man sich mal vorstellen. In Kanada. Hier ist es ja so lange nicht da wir die konservativen CDU haben, wird es sowieso nicht kommen, so lange. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, dass es starke liberale Strömungen in der CDU gibt, aber aus Rücksicht auf die konservative Strömung wird sich Frau Merkel da auch nicht positionieren. Das glaube ich nicht. Aber ich bin auch kein CDU-Wähler, ne? Das muss ich auch sagen. Also höre ich es aus dem Gespräch, dass du ein bisschen ins Wanken kommst, oder? Ja, nein, das ja schon. Ich habe mich heute auch mit einer guten Freundin darüber unterhalten. Ja. Jetzt, weil wir da auch über, was da jetzt in Irland los war. Dann hat sie gesagt, ja, sag mal jetzt deine Meinung. Sagt, du wolltest meine Meinung wissen. Da habe ich gesagt, ja, so wie ich dir das erzählt habe, finde ich alles gut, aber halt nicht dieses Adoptionsrecht. Das war halt so, genau, da komme ich in den Schwanken. Aber heiraten wollte ich sowieso nie, ob ich jetzt schwul wäre oder nicht. Oder? Ja, darum geht's auch gar nicht. Es geht einfach nur um die faktische Gleichberechtigung, ob jemand das dann macht oder nicht. Ich glaube ja übrigens, wenn man in Deutschland eine Volksabstimmung machen würde, ja, wäre das ganz genauso. Ich glaube auch, dass die breite Masse der Heterosexuellen, denen geht dieses Thema auch mittlerweile total auf die Nerven. Die wollen ihre Ruhe haben, die wollen sagen, gleiche Rechte und lasst uns mit allem in Ruhe und lebt so, wie jeder es gerne möchte. Aber sowas könnte ich mir aber auch nicht vorstellen, dass die sowas machen, so eine Volksabstimmung. Nein, das gibt ja, das ist rechtlich ja so auch gar nicht. Ach so, das ist recht, das wusste denkbar. Ich gar nicht. So. Ja, also Markus, vielleicht gehst du nochmal ein bisschen in dich und revidierst das nochmal. Ja. Deine Position. Aber ich bin auch mit Leib und Seele Patenonkel mehrfacher und da habe ich auch Spaß in den Backen, wenn ich meine Patenkinder um mich habe. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du auch gerne irgendwann mal Kinder hättest. Ja, sehr gerne sogar. Ich habe teilweise sogar richtig nachts damals geheult. Ich bin schwul und krank an Kinder. Hatte richtig damals arge Probleme mit. Wäre denn das für dich eine Option, dass du ein Kind adoptierst? Alleine kann man das ja als Schwuler. Das ist ja auch eine ganz andere. Das wusste ich gar nicht. Ja, kann man das? Ja, das ist ja eine Absurdität unseres Gesetzes. Alleine kann man. Man kann es aber nicht als Paar. So wie ein heterosexuelles Ehepaar ein Kind adoptiert. Das kann man als schwules Paar nicht. Aber theoretischerweise könnte ich damit einen schwulen Partner haben, mit zusammenwohnen, das Kind ausziehen. Das ginge. Und dann, nachdem du das adoptiert hast, kann auch der andere das noch adoptieren. Und dann ist es sowieso wieder. Also du siehst, was für eine vermurkste Konstruktion das ist. Eigentlich schon. Ja, das ist völlig lächerlich. Nee, aber wie gesagt, ja, trotzdem, ich weiß nicht, ob ich da mal meine Meinung bleibe, auf jeden Fall habe ich das schon immer gehabt. So, na, nicht heiraten, Schwule und so. Gut, das ist natürlich kein Argument, wenn es schon immer so war, ne? Dann, Markus, ich glaube, wenn wir uns im Jahr widersprechen, denkst du anders. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Ja, okay. Domian, krieg ich dann noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Wir rufen dich an wegen der Anschrift. Mach's gut. Okay. Tschüss. Okay, ich bedanke mich. Ciao. 0800 220 50 50. Was für eine Blamage in Österreich. 0 Punkte. Das gab's, glaube ich, 2-3 Mal erst im Laufe der Geschichte. 0 Punkte. Und die Österreicher haben auch nur 0 Punkte bekommen. Aber vielleicht auch zu Recht. Also mich hat es auch nicht... ich hat's nicht nur vom Stuhl gehauen. Ich fand's wirklich völlig belanglos, das Lied. Und die arme Sängerin ist da so hingeschleudert worden und muss sich das jetzt einstecken. Man muss eben einen guten Song schreiben und man muss gute Promotion vorher machen, wie Stefan Raab das vorgemacht hat, der immer irgendwie gesiegt hat, wenn er mitgemischt hat. Vielleicht das nächste Mal wieder, wer weiß. Hier ist Beate. Beate ist 29. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Beate. Hallo. So. Ich rufe an wegen der Anruferin von letzter Woche, die gesagt hat, dass sie schnullersüchtig ist. Dass sie schnullersüchtig? Ja, die konnte ja irgendwie auf ihren Schnuller nicht verzichten. Genau, die Anruferin war schon, wie alt war sie nochmal? Ich glaube, sie hat gesagt, sie war 17, aber sie hat sich deutlich älter angehört. Genau so war es. Sie hörte sich älter an, aber sie war 18, glaube ich. Ja, irgendwie so. Genau. Und schlief mit dem Schnuller und den Schnuller konnte sie gar nicht loswerden. Ja. Genau. Mhm. Bei mir war es so ähnlich. Ich habe, bis ich 16 war, an meinem Daumen gelutscht. An wem? An meinem Daumen. An deinem Daumen? Genau. Also ich konnte quasi den Schnuller irgendwie jetzt nicht auf einmal so weglegen. Ich hatte quasi meinen Daumen, an dem ich bis ich 16 war, gelutscht habe. Wie kam das? Erklär mal. Das war einfach, ich meine, viele Babys machen das, ja. Mhm. Wenn ich das heute sehe, kriege ich dann da auch die Krise und würde am liebsten den Daumen irgendwie wegziehen. Und ich habe einfach nie aufgehört. Meine Eltern waren da halt nicht so sehr hinterher. Ich habe natürlich jedes mögliche Mittel auf meinen Daumen geschmiert bekommen, damit ich da nicht mehr dran gehe. Alles, was bitter ist. Aber früher strich man da Löwensenf drauf und da war Schluss mit Lutschen. Ja, nee, da war ich ganz hartnäckig. Also mir hat da nichts gemacht. Dann habe ich die Hände halt irgendwann wieder gewaschen, habe kurz aufgehört. Ja, und später war das halt auch nur, dass ich dann halt so zum Einschlafen, dass ich das gemacht habe und wenn ich halt Stress hatte. Ach so. Auch so genau. Im normalen Alltag. Sogar. Ja, aber nur zu Hause. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwie Stress hatte oder innere Spannung, dann habe ich das halt auch nur zu Hause gemacht. In der Schule während einer Klassenarbeit nicht? Nee. Deswegen habe ich dann halt auch mit 16, das war halt so von einem auf den anderen Moment, dann ging es irgendwie dazu, dass eine Klassenfahrt bevorstand und ich mir dachte so, nee, wenn ich da jetzt nachts dabei erwischt werde, ja. Das kann ich nicht machen. Und dann habe ich wie so ein Raucher, habe ich einfach dann gesagt so, nee, jetzt höre ich auf. Wie ging's dir bei der Abgewöhnung? Ich habe dann halt angefangen, Fingernägel zu knabbern. Oh, auch nicht schön. Ja, nee, auch nicht schön, habe ich mir jetzt mittlerweile auch abgewöhnt. Aber das war schon ein enormer Stress. Und die Anruferin von letzter Woche hat ja auch gesagt, dass sie diesen offenen Biss hatte. Mhm. Und das hat sich bei mir natürlich nach den 16 Jahren, ja, man kann halt wirklich sagen 16 Jahre, habe ich halt auch einen Überbiss gehabt. Mhm. Also ich hatte eine Zahnlücke vorne und daraufhin wurde ich auch operiert, weil das einfach eine komplette Fehlstellung war. Und dann wurde auch mein Unterkiefer gebrochen, der musste gebrochen werden. Also richtig üble Nachwirkungen. Ja, deswegen, also wenn ich jetzt ein Kind sehe, das noch den Daumen lutscht, würde ich am liebsten zu den Eltern sagen, so, seid mal konsequenter, damit könnt ihr dem Kind viel ersparen. Ich finde ja, man muss deinen Eltern einen Vorwurf machen, dass die da gutherzig mit dir waren und zu fahrlässig. Ja. Das stimmt, da habe ich meine Mama auch, mein Vater hat das jetzt nicht so großartig interessiert, aber meiner Mutter habe ich dann halt auch so manchmal, ich habe es nie ausgesprochen, aber ich dachte, so wärst du mal konsequenter gewesen. Mhm. Als du damals auf diese Klassenfahrt gegangen bist, okay, während der Klassenfahrt hast du es natürlich nicht gemacht. Und danach auch nie wieder. Ja, aber danach kamst du nicht in Versuchung, als du dann wieder alleine bei dir zu Hause im Bett lagst? Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, aber nee, ich kann das ganz gut. Also wenn, dann ganz oder gar nicht. Und wenn du jetzt nochmal so probeweise am Daumen lutschen würdest, was? Nee, fühlt sich gar nicht mehr so an. Mhm. Ah ja. Nee, also das ist jetzt was ganz anderes. Und hattest du denn damals, während du noch am Daumen gelutscht hast, einen Freund? Mhm. Ja. Hat der das mitbekommen? Ich habe dem das, glaube ich, auch gesagt. Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich glaube, der wusste das. Aber der hat das auch nicht so ganz mitbekommen. Also ich habe dem das gesagt, aber ich meine, das war ja irgendwie so mit 15 oder so. Ja, da kriegt man das noch nicht so richtig so ganz mit. Ja, Appell an die Eltern, härter durchgreifen. Auf jeden Fall, ja. Beate, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, sehr gerne. Tschüss. Gut, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Thorsten, 34, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Thorsten. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke. Über was reden wir? Ich wollte dir über meine Spendenaktion erzählen, die ich gemacht habe. Und zwar wollte ich 240 Kilometer laufen am Stück. Mhm. Und zwar bei der Neandertal-Rallye. Da bin ich auch am Start gegangen und bin da auch mitgelaufen. Neandertaler Rallye, wo ist das? Genau, das ist bei Essen startet das, der Neandertalsteig ist das. Geht bei Düsseldorf rum, Nähe Köln. Mhm. Und den wollte ich einmal umrunden. Und das sind 270 Kilometer? 240. 40. Genau. Also, man kann da rund gehen? Genau, richtig. Das ist ein Rundgang. Normalerweise sind das, ich weiß nicht, wie viele Etappen. Und die Rallye war so, dass wir einmal die halt komplett umrundet hätten. Geht man oder joggt man die? Läuft man die? Nee, man joggt schon. Man läuft. Und das hast du gemacht? Genau. Ich bin aber leider bei Kilometer 150 ausgestiegen. Warum? Weil ich mental nicht mehr konnte, körperlich auch fertig war. Also es ging durch den Wald nachts. Ich war bei meiner zweiten Nacht schon mittlerweile. Mhm. Und ich bin mit dem Dreierteam gestartet, war dann hinterher auch noch alleine. Und dann war bei 150 Kilometer bei mir Schluss. Wie lange dauert das denn, wenn man es geschafft hätte? Wie lange würde es dauern? Ungefähr. Also 78 Stunden, dann wäre man raus gewesen. 78? 48. 48 Stunden. Genau, in 48 Stunden wäre man raus gewesen. Ich war schon bei 28 Stunden circa. Also raus heißt, da wäre man am Ziel gewesen? Nein, dann wäre man nicht mehr gewertet worden. Verstehe ich nicht. Wenn man länger als 48 Stunden gebraucht hätte, um diese Umrundung zu schaffen, wieder am Ziel zu sein, wäre man halt nicht in der Wertung gewesen. Wie lange hat denn der Sieger gebraucht? Ein sehr guter Läufer, der hat 32 Stunden gebraucht. Das ist eine Mega-Leistung. Das glaube ich auch. Und ohne Schlaf dann? Ohne Schlaf. Ich glaube, der hat 5 Minuten die Augen zugemacht. Der ist super. Ich kenne mich ja geografisch nicht so aus. Geht es auch ein bisschen bergauf ab und zu? Ja, das waren 4600 Höhenmeter. Also es ging gefühlt eigentlich immer nur noch hoch. Und Für so etwas muss man doch körperlich mega fit sein. Bist du so ein fitter Typ? Ich bin schon fit. Ich war einen Monat vorher im April, bin ich auch durch die Berge gelaufen, durch Mallorca, Tramontana. Da habe ich auch euch ein Foto geschickt gehabt. Das waren auch 4600 Höhenmeter auf 112 Kilometer gestreckt. Und da bin ich dann auch 22 Stunden 30 gelaufen, bis ich im Ziel war. Da musst du ja eine kerngesunde Konstitution haben. Jetzt ja. Ich höre gerade, wir haben ein Foto von dir. Ja, genau, richtig. Ja. Das gleiche Problem wie immer. Ich kann es mir nicht richtig sehen, weil der Monitor so weit weg ist. Ich sehe einen jubelnden jungen Mann im grünen Outfit. Genau, da bin ich gerade nach 22 Stunden und 30 Minuten ins Ziel reingekommen. Ganz erschöpft und freudig. Thorsten, du hast gerade, wenn ich richtig zugehört habe, irgendwas gesagt, ich bin wieder fit und kerngesund. Genau. Was heißt das? Genau, wieder? Also diese ganze Aktion bin ich ja gelaufen, habe für einen guten Zweck Geld gesammelt oder sammel noch. Und zwar für die Deutsche Schlaganfallhilfe, weil ich 2011 selber einen Schlaganfall hatte. Ach, du hattest 2011 und selbst einen Schlaganfall, so jung wie du bist. Genau, richtig. Und dann kann man sich so etwas Krasses zumuten danach? Das Laufen hat mir geholfen, mit der Krankheit wieder zurechtzukommen. Wie schlimm war der Schlaganfall damals bei dir? Ich habe noch mehr oder weniger Glück gehabt. Ich hatte den Schlaganfall und mir wurde sehr schnell geholfen und dadurch sind keine bleibenden Schäden hinterher da geblieben. In welchem Lebenszusammenhang hattest du den Schlaganfall? Ich war einfach zu Hause und merkte dann, dass meine rechte Seite sich irgendwie komisch anfühlt und mir wurde auch gesagt, ich spreche komisch, das ist mir natürlich alles nicht aufgefallen. Ah, da waren andere Leute dabei. Genau. Und dann bin ich sofort ins Krankenhaus und dann bin ich auch gleich da geblieben. Wie lange warst du im Krankenhaus? Das ging sogar. Ich weiß gar nicht. Ich lag, glaube ich, eine Woche auf der Intensivstation. Und dann war ich noch 3 Wochen im Krankenhaus. Und deine Reha-Klinik wahrscheinlich sowas. Das ist die Geschichte, die habe ich nicht gemacht, weil ich da nicht hin wollte und dafür bin ich dann laufen gegangen. Und so. Wie ging es dir denn, als du aus dem Krankenhaus rauskamst? Nicht so gut. Das heißt, also, was heißt das? Ja, ich hatte noch viele Schäden, ich konnte mich an viele Sachen nicht erinnern, ich hatte Gedächtnisschwierigkeiten und körperlich ging es schon wieder mittlerweile ein bisschen die rechte Seite, ich glaube die rechte Seite war es genau, ein bisschen nachgeschliffen. Solche Sachen hatte ich dann noch. Und dann hast du dich quasi selbst so körperlich trainiert zu Hause, um fit zu sein für diesen großen Lauf? Genau, hatte ich schon mal für Marathon trainiert, war mein Ziel immer mal Marathon laufen, hat ja dann ja nicht geklappt durch den Schlaganfall und dieser Gedanke war nicht weg und dann habe ich direkt danach, so schnell wie es ging, wieder mit dem Laufen angefangen. Natürlich klein. Ich gehe mir davon aus, dass du das abgestimmt hast mit deinem Arzt. Ja, das auf jeden Fall. Und die sagten, kann man machen und solange es mir gut geht, kann ich das machen, ja. Also ich weiß nicht, ob dem bewusst war, was ich jetzt laufe, aber Laufen war schon okay. Hast du irgendeine Ahnung, warum es bei dir zu dem Schlaganfall gekommen ist? Das kann man nicht genau sagen. Stress, wobei Ernährung, also es kann ganz viele Ursachen haben. Ist das ja ein Schlaganfall, das sagt das Wort ja schon, ist ein heftiger Schlag in die Existenz eines Menschen. Auf jeden Fall. Hast du noch relativ Glück gehabt, es gibt ja auch viel schlimmere Auswirkungen. Dennoch, genau. Was hat dieser Vorfall jetzt so mit deinem Leben gemacht? Inwiefern hat sich der Blick auf das Leben verändert? Ich habe das Leben danach mehr zu schätzen gelernt. Deswegen habe ich auch mit dem Laufen angefangen. Also ich genieße jeden Kilometer, den ich laufen kann. Das ist einfach super, dass ich jeden Morgen aufstehen kann und sagen kann, ich kann laufen gehen. Und ich habe ganz andere Menschen da gesehen, und die nicht mehr laufen werden. Und deswegen bin ich froh, dass das alles so funktioniert hat. Und ich freue mich über jeden Tag, wo ich aufstehe und gesund bin. Das ist toll. Hoffentlich hält das auch noch lange, lange an. Nicht, dass das irgendwann so sich... dass das versickert. Das hoffe ich auch. Besteht die Gefahr, dass das nochmal passiert bei dir? Also das sieht nicht danach aus. Also ich hoffe nicht. Also man hat ein paar Jahre, wo man die regelmäßig zum Arzt gehen muss und wo die Gefahr ist, dass es halt nochmal passiert. Aber aus der Phase bin ich jetzt erstmal raus. Was sind das für Untersuchungen dann beim Arzt, um zu verhindern oder zu sehen, ob da irgendwas Neues sich andeutet? Ja, also man wird in meine Röhre reingeschoben, dann wird halt geguckt, ob sich ein neues Gerinnsel gebildet hat im Kopf und da kann man dann, und die Adern werden durchleuchtet, ob sich irgendwas festgesetzt hat. Ja. Weil bei mir konnte man halt nicht feststellen, woran es wirklich lag. Also ich habe Glück gehabt, ich bin ins Krankenhaus gekommen, ich habe Blutverdünner bekommen und dadurch hat sich das Gerinnsel gelöst. Mhm. Nur lässt sich dadurch halt nicht mehr feststellen, wo es genau war. Musst du dein Leben lang jetzt Blutverdünner nehmen? Nein, zum Glück nicht. Ich muss gar nichts nehmen. Aber das ist natürlich. Ich habe wirklich einfach Glück gehabt. Das ist wirklich das super. Das muss man wirklich so sagen. So, jetzt wie viel Geld ist da zusammengekommen bei dieser Aktion? Also im Moment, ich würde so sagen, also ich habe noch vorher eine Laufbandaktion gemacht. Ich bin auf dem Laufband gelaufen, da konnte man Leute Geld spenden. Da kommt auch noch ein bisschen Geld zusammen. Da bin ich einmal 80 Kilometer und einmal 50 Kilometer auf dem Laufband gelaufen. Ich denke mal so um die 1000 Euro sind bis jetzt zusammengekommen. Aber die kommen jetzt nur von dir? Nein, von Leuten, die gespendet haben. Ach so. Ich habe kräftig Werbung gemacht, habe diese Laufbandaktion gemacht, dass da Menschen gekommen sind, vielleicht 1 oder 2 Kilometer gelaufen. Okay, Laufbandaktion. Aber wir sprachen ja gerade von diesem großen, von den 240 Kilometern. Genau, das gehörte mit dazu. Das gehörte zum Training und dafür habe ich dann ein bisschen Geld gespendet. Ja. Und jetzt für den großen Lauf habe ich halt kräftig Werbung gemacht. Und insgesamt von dem großen Lauf, wie viel ist da zusammengekommen? Also ich kann immer nur die Gesamtsumme sagen, das sind so 1000 Euro. Naja, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Wie viele Leute haben denn da mitgemacht? Also mein Ziel war, dass ich 500 Euro spenden wollte und das habe ich mehr als geschafft. Okay, und wie viele Leute haben da mitgemacht? Bei dem Lauf, die komplette Umrundung, haben sich 13 dran gewagt. Naja. Tatsächlich. Mhm. Und für die kleineren Runden, da waren dann noch einmal 80 und 48, da waren natürlich ein paar Leute mehr. Und das Geld fließt in die deutsche Schlaganfallhilfe? Genau, richtig. Und das Geld wird dann verwendet für Forschung wahrscheinlich oder für... Genau, richtig. Die machen viel Aufklärung. Die haben dann auch so tolle Slogan wie ein Schlaganfall trifft nur alte Menschen so ab 28. Nun bist du ja ein Fachmann, zwangsläufig geworden. Was rätst du denn auch gerade jungen Leuten? Wie kann man denn auf sich Acht geben oder wie bemerkt man das? Oder was kann man im Vorherein vielleicht schon tun, um es zu verhindern? Ja, verhindern ist halt wahrscheinlich sehr schwierig, aber auf jeden Fall, wenn man Anzeichen hat, sofort zum Arzt zu gehen und auch nicht zu sagen, ach ja, das legt sich morgen wieder, sondern wirklich sofort zum Arzt zu gehen und das abchecken lassen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil da zählt wirklich jede Sekunde. Es gibt keine prophylaktischen Untersuchungen, zu denen man so 1-2 Mal im Jahr gehen könnte? Das kann ich gar nicht ganz, ganz genau sagen. Also ich habe es nicht gemacht, deswegen, also das wüsste ich jetzt so spontan nicht. Wahrscheinlich gibt es hier, aber das zahlen die Kassen wieder nicht. Die zahlen dann lieber, wenn man hinterher dann jahrelang schwerstbehindert ist. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber gibt es bestimmt, aber ich habe es auch nicht, wenn dann in Anspruch genommen. Ja. Thorsten, ich freue mich, dass du gesund bist und dass du wieder so tolle Sachen machen kannst. Und behalte das lange bei dir, dieses Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast. Ich glaube, das ist ein guter Leitgedanke fürs ganze Leben. Gutes Leitgefühl. Das glaube ich auch. Alles Gute. Ja, danke. Und schön, mit dir gesprochen zu haben. Und schade, dass du aufhörst, muss ich auch nochmal sagen. Ende 2016 erst. Genau, ist noch ein bisschen hin. Ich weiß da nicht mehr, was ich hören soll. Beim Laufen habe ich dich immer im Ohr. Ich lasse mir immer die Podcasts runter. Ah, ja. Und bei den langen Strecken, wenn ich da mal so 4-5 Stunden trainiere, dann habe ich da ein paar Folgen gehört. Verstehe. Sehr schade, wenn das dann vorbei ist. Ja. Gut, Thorsten. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.24 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema morgen sagen. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie jede Woche, auch wieder Themennacht. Und das Thema morgen heißt Versagt. Wann habt ihr und inwiefern in eurem Leben schon versagt? Und macht ihr euch deshalb vielleicht heute Vorwürfe? Geht euch das sehr nach? Also man kann ja versagen im Beruf, in der Erziehung, in der Freundschaft, in der Liebe. Und man kann auch Opfer von Versagen werden. Zum Beispiel, wenn man Opfer von Ärztepfusch geworden ist. Also wer von euch hat in seinem Leben schon richtig versagt? Und vielleicht habt ihr Lust, mit mir darüber zu sprechen. Und wer von euch ist Leidtragender von Versagen? Ihr könnt gerne mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch während der Sendung. Thema morgen bei uns versagt. Heute Freitemennacht und hier ist Gabriela, 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gabriela. Hallo, ich grüße dich. Ich rufe an, noch bezogen auf ein Thema von der letzten Woche, nämlich, was macht dich besonders oder welche Besonderheit hast du? Mhm. Erstmal finde ich endlich mal die Möglichkeit, dir zu sagen, dass du deine Arbeit besonders machst. Dankeschön. Und dass die Menschheit, die bei dir anruft, auch jeder für sich was ganz Besonderes darstellt. Das ist nett, dass du sagst. Und ich bin Synästhetin. Mhm. Ich sehe die Welt also ganz anders mit meinen Sinnen verknüpft. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Ja, sagt mir viel sogar. Erklär es aber mal in deinen Worten. Ja, also das kommt aus dem Griechischen, Aisthesis, das ist eigentlich die Wahrnehmung mit den Sinnen. Und die Silbe Sinn ist ja im Griechischen die Bedeutung von zusammen. Das bedeutet also, wenn ich einen Reiz habe, sprich akustischer Art, habe ich sofort eine Verbindung zu Farben, Gerüchen, Geschmäckern, Gefühlen. Da gibt es verschiedene Ausführungen der Synästhesie. Ich habe sie von meinem Vater geerbt, der war Musiker und hat die Synästhesie über Musik gelebt. Ich habe das jetzt in anderer Form geerbt, nämlich auch die emotionale Synästhesie. Was heißt das genau? Das bedeutet, wenn ich also Gefühle habe, sowohl in positiver als auch in nicht so schöner Richtung, ist sie dann mit Farben und Formen und auch tiefen Geschmacks- oder Geruchserlebnissen verbunden. Mit Geschmackserlebnissen? So. Ja. Mit Geruchserlebnissen auch? Auch. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Du bist rasend eifersüchtig. Was geht da in dir dann vor? Was hörst du, siehst du? Also das ist dann natürlich abhängig auch von der Tiefe des Gefühles und von der Beziehung zu diesem Menschen. Das kann also sehr schmerzhaft sein. Da sind also nicht nur Farben, die sehr sehr konkret und auch sehr tief sind, sondern gibt es auch Formen. Welche Farbe hat die Eifersucht bei dir? Das ist nicht generell eine Farbe. Mhm. Das Wort selbst hat eine Farbe. Das ist bedingt durch die Anfangsbuchstaben der Wörter, oft auch durch die Vokale, die ein Wort dominieren oder auch in der Schnelligkeit, wie du sprichst. Also wenn du langsam sprichst, hat jeder einzelne Buchstabe eine Farbe. Eifersucht. Eifersucht ist sehr rot und gelb. Wenn ich so schnell sage, Eifersucht. Ist sehr rot und gelb. Durch das E und durch das I. Das E ist bei mir rot, das hat so eine Art Erdbeerton und das I ist also ein sehr sonniges, leuchtendes Gelb. Und du verbindest das dann auch noch Geschmack damit? Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Das ist natürlich nicht bei allen Emotionen so, aber bei einigen. Das kann ich auch nicht steuern und das ist das Tragische bei unserer, ich sag mal, Gabe. Viel wird das Begabung genannt, oder das finde ich übertrieben. Das ist eine Gabe, die man mitbekommt, genetisch. Und das hängt also ein bisschen auch davon ab, was für ein Gefühl da ist und auch welche Erlebnisse man hat. Also das kann man nicht generell sagen. Generell ist aber eins immer das Gleiche, die Buchstaben. Die haben immer die gleiche Farbe von Kind an. Und wenn ich mich mit anderen Synästheten treffen, und das tun wir auch, allein schon zur Schutzhaltung, denn oft werden wir ja auch verlacht und auch nicht ernst genommen. Und früher sogar, vor 300 Jahren, wurden wir als krank bezeichnet. Ja gut, man muss es ja nicht erzählen. Nee, aber ich... Das merkt ja keiner von außen. Das stimmt, aber ich tue es deswegen, weil ich auch Eltern, ich bin Lehrerin, Mut machen will, wenn ihre Kinder das haben, das auch den Schulen und den Lehrern mitzuteilen, weil man als Kind benachteiligt ist. Man braucht länger, dadurch, dass Farben und Formen und andere Sinneseindrücke auftauchen bei Geschichten, hat der Schüler, gibt dem Lehrer den Eindruck, er ist unterbegabt. Ich will dir sagen, ich habe das ja selbst. Ach, das und ist schön. Ja, ich habe es nicht mit Geschmack und sowas, nur mit Farben. Ja. Ich nehme das gar nicht ernst. Mich behindert das nicht und es hat aber auch keinen besonderen Vorzug. Ich habe das jahrelang gar nicht. Ich habe jahrelang immer gedacht, das haben alle Menschen, bis ich irgendwann. Ich auch. Ja. Aber es ist kein Thema für mein Leben. Es ist für mich klar, dass übrigens haben sogar Städtenamen für mich Farben. Und bei mir auch. Düsseldorf ist zum Beispiel gelb bei mir. Bei mir orange. Siehst du? Obwohl kein Buchstabe von Düsseldorf orange hat bei mir. Ja, es ist völlig verrückt. Mhm. Monatsnamen, Wochentage, Zahlen. Mhm. Bei mir ist es nur dadurch eben extrem geworden. Ich bin auch so wie du eingestellt. Mich hat es nie besonders beschäftigt. Eine Schwester von mir hat es auch als Randsynästhesie. Also sie hat bestimmte Zahlen und Buchstaben und Wochentage und Monatsnamen. Bei mir ist das erst so zum Tragen gekommen, als ich merkte, ich schreibe Gedichte und ich tanze halt sehr viel. Mhm. Bin also auch Tanzpädagogin nebenberuflich und habe das eben beim Tanzen gespürt, dass ich eben die Musik in Farben erlebe und die Farben tanze. Das heißt also, ich kanalisiere meine Synästhesie über Bewegung. Verstehe. Was ich auch wiederum bestätigen kann, ist, wenn ich in der Philharmonie hier in Köln sitze und ein klassisches Konzert höre, höre ich nicht nur, sondern ich sehe auch. Ja. Und genau. Das ist eigentlich ganz hübsch, das ist ganz gut. Das ist schön. Ja, das ist ganz schön. Ja, ich kann mir halt auch Namen dadurch ganz gut merken in der Schule und kann mir auch Personen, ich sehe auch Farben an Personen, also so Umrisse, wenn ich Personen begegne, nicht allen. Und auch meine Kinder haben Farben, in denen sie sich ständig bewegen. Und ich bin heute noch von einer Wochenendveranstaltung zurückgekommen. Ich habe einen Tanzworkshop gegeben auf einer Insel. Und selbst da im Hafen sind Farben, die aus alter Zeit herrühren, wie festgenagelt. Also das ist ganz komisch. Da habe ich Erlebnisse auf Just. Einer meiner Söhne war der Rettungsschwimmer in Semesterferien. Und das sind so Zeiten, die sich da in die Insel eingeprägt haben. Farblich, klanglich und auch geschmacklich und beruflich. Gabriela, meine Regie fragt gerade hochinteressiert nach. Ich weiß gar nicht, warum die das wollen. Welche Farbe hat denn Bielefeld bei dir? Ich sag's auch gleich. Bielefeld ist bei mir olivgelb. Ah ja. Bei mir ist es dunkelrotbraun. Ist ja interessant. Ja, und aber das ist ja irre, was du gerade gesagt hast. Du siehst Farben im Hafen von Jüst. Ja. So weit geht's bei mir noch nicht. Ja, ich habe das eben sehr intensiv abgekriegt. Mein Vater hatte das, wie gesagt, ja nur als Musiker. Und das ist nicht immer nur schön. Zum Beispiel für mich sind Supermärkte Horrorräumlichkeiten. Ich bin da absolut ungern und auch immer nur sehr kurz. Ja. Weil die ganzen Eindrücke, auch Gerüche und Farben und Namen und die Durchsagen oben und die Musik da. Kannst du dich gar nicht gegen wehren so? Nee, da kann man sich, das kann man auch nicht steuern von den emotionalen Synästhesien. Übrigens die Twitter. Unsere Twitter-Gemeinde wollte das wissen. Mit Bielefeld höre ich gerade. Also du bist da ein paar Nummern krasser drauf als ich, merke ich schon. Da bin ich relativ einfach gestrickt mit meinen paar Farben, die ich da so sehe. Ja, aber im Grunde genommen bist du doch ganz glücklich darüber, oder? Ja, ich habe nur halt, wenn es halt als mein Vater starb, wenn traurige Sachen passieren, dann ist die Synästhesie keine Hilfe. Im Gegenteil, dann hat man sehr viel länger mit den ganzen Trauerphasen zu tun. Mhm. Und das ist dann ein bisschen schwieriger. Ansonsten bringt es für mich eigentlich Vorteile, Freude und meine Welt ist halt immer bunt. Und ne? du kannst Farben tanzen, wer kann das schon? Ja, das ist auch in der Synästhesie-Gemeinschaft, die wir gebildet haben, glaube ich wohl die Ausnahme. Ich habe da auch schon Interviews zugeben müssen, dass die meisten Synästheten sind ja kreativ, malen, singen, schreiben, aber tanzen tun etwas weniger. Das Problem bei der ganzen Sache ist ja nur, die können uns ja alle für bekloppt halten. Wir können das ja nicht beweisen. Wir können ja viel erzählen. Das ist grün, das ist rot, das ist gelb. Mhm. Man muss es dann glauben. Ja, aber ich habe ja Untersuchungen machen lassen. Ich war sogar bis Amerika schon und da gibt es ja wirklich Nachweise. Die gucken wir einem ins Gehirn und aufgrund dieser Tests, die schicken einem dann über Monitore in der Röhre bestimmte Impulse und auf die reagiert das Gehirn. Das können die draußen alles beobachten. Also ein bisschen wissenschaftlich beweisen kann man es dann schon. Das kann man jetzt, deswegen hat es ja so lange gedauert. Aber man weiß nicht, woher es kommt, ne? Nee, das ist also vererblich und man glaubt, dass das in der Evolution alle Menschen hatten, nur die Evolution hat es dann rausgeworfen, weil es nicht mehr brauchbar war. Ach so. Und also Babys haben das noch in, am Anfang. In uns aller. Leben die Dinosaurier weiter. Wir sind quasi, ja, das ist so. Wir werden so auch so genannt, Fossilien. Genau. Und es gibt die Information auch, dass Neugeborene das bis zum dritten, vierten Monat auch haben, nur sie können es ja nicht äußern, und sich eben an solchen Sinneseindrücken orientieren, an der Mutter, und nachher verliert sich das, weil sie brauchen es nicht mehr. Gabriela, ich danke dir, dass du uns einen Einblick in deine farbenfrohe Innenwelt gegeben hast. Ja, danke schön. Ich wünsche viel Spaß beim Tanzen. Ja. Und du warst auf der schönen Insel Jüst. Ja, ich liebe diese Insel. Ich liebe sie. Hat eine sie auch magische. Sehr, ja, ja, sehr schöne Insel. Wie gesagt, da gebe ich jedes Jahr einen Tanzworkshop und der war jetzt auch zum Thema Farben und Kreativität ganz speziell ausgerichtet. Sehr gut. Mhm. Gabriela, alles Liebe wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank und dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, und tschüss. Und es geht gleich weiter mit dem Walter. Der Walter ist 57. Hallo Walter. Hallo Domian, grüß dich ganz lieb. Hallo Walter. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's ich sag mal um zwei Probleme. Ich bin erstmal schon lange Jahre Alkoholiker und leider auch, glaube ich, unter Depressionen und suche einen neuen Anfang. Wie viele Jahre Alkoholiker? Ja, bestimmt 20. Und säufst du heute immer noch? Ja, im Moment ja wieder. Ich habe immer trockene Phase und nasse Phase und trockene Phase und nasse Phase. Wie viel trinkst du denn am Tag? Ich zähle das nicht so genau, aber zwischen 8 und 10 Flaschen Bier schon, denke ich. Heute auch schon? Ja. Ja. Ja, aber ich habe morgen einen Termin in der Klinik. Was für eine Klinik ist das morgen? In der Entgiftung. Wie lange wirst du dann in der Entgiftung sein? Ja, ich habe eigentlich morgen erstmal, ich musste das jetzt dazwischen schieben, ich hatte eigentlich einen Termin in der Reha, die ist auch genehmigt vom Versicherungsträger und habe jetzt, ich muss das ja dazwischen schalten, ich muss ja den ersten Schritt vor dem zweiten machen, weißt du? Mhm. Ich kann ja nicht erst zur Reha gehen und wenn ich nass bin, jetzt funktioniert das nicht. Ne? Wie lange dauert denn so eine Entgiftung? Ungefähr 5 bis 10 Tage. Wie fühlt man sich dabei? Wie man sich dabei fühlt? Mhm. Ja, ich hab das ja schon öfter durch. Das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Jetzt ist das Problem bei mir auch noch das, dass ich ganz alleine bin. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt hier in meiner Wohnung ganz alleine und habe niemanden, der mir unter die Arme greift. Und ich bin ein bisschen verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dass das alles nicht so einfach ist, ist mir klar. Aber beschreib uns, die wir das nicht kennen, beschreib uns doch mal diese Tage des Entgiftens. Was geht in dir vor? Wie empfindest du das? Ja, das ist erstmal so, dass man in der Regel, also wenn ich jetzt zur Entgiftung gehe, bin ich meistens betrunken, weil ich das nüchtern gar nicht machen würde. Mhm. Und dann schläfst du erstmal und dann bist du halt da, du bist ja weggeschlossen, weißt du bist abgeschlossen. In einem abgeschlossenen Raum bist du, wie eine Zelle ist das. Ja, das ist ja auch im Grunde sinnvoll, ne? Sonst kommst du nicht. So, dann wachst du irgendwann mit deinem Kater auf in deiner Zelle, was passiert dann? Ja, dann kommt halt der Entzug, ne? Ja, aber wie kann ich mir das vorstellen? Einfach, du bist nur eingeschlossen und kriegst keinen Alkohol? Oder ja, bist du behandelt, gibt's Medikamente? Was machen die? Du kriegst Medikamente, kriegst du schon, ja. Das ist ja auch mein, ich habe das ja schon oft auch alleine versucht. Aber ich habe ja immer Angst, dass ich irgendeinen Krampfanfall kriege oder bedeutet das? Dann kommt der Entzug. Wie erlebst du diesen Entzug? Was der Entzug, dann fängst du an zu zittern und kriegst Herzrasen, je nachdem. Mhm. Und das ist dann schon manchmal so und manchmal ein bisschen heftiger. Ne? Ja. Aber wenn du Angst hast, dass du Krämpfe oder dergleichen bekommst, du bist doch in einer Klinik, du kannst doch sofort dann Hilfe bekommen. Ja, das ist ja auch mein Wunsch gewesen. Ich habe ja auch alles geregelt. Mhm. Aber das ist, ich habe das immer versucht, bis jetzt alleine durchzustehen, ne? Also immer wieder und immer wieder, aber das funktioniert halt nicht. Ne? Wie alleine? Du bist doch in der Klinik dann nicht alleine. Nee, aber wenn ich hier zu Hause bin. Mhm, verstehe. Ich habe im Moment aber auch das, was mir fehlt, Domian, ist im Moment der Wille. Ich habe ja immer, ich bin ja Sportler, ich bin Sportwissenschaftler von Beruf. Ich habe ja immer noch bin gejoggt und so weiter und habe gemacht und habe meine. Aber im Moment fehlt mir der Antrieb. Mir fehlt der Antrieb. Weil du auch keine Einbettung hast, keine soziale Einbettung. Du hast keine Freundin, du hast keinen Freund. Ja, das ist so. Du bist alleine. Ich bin ganz alleine im Moment, ja. Warst du mal in einer Beziehung oder verheiratet? Ja, ich war schon öfter in einer Beziehung. Verheiratet nicht, aber in der Beziehung schon auch. Ja. Wie lange bist du jetzt solo? Gute Frage. Vielleicht 4 Monate oder 5. Ja gut, das ist ja noch nicht lange. Das ist nicht lang, nee, aber ich weiß ja auch gar nicht, was es heißt, solo zu sein. Also das ist immer relativ, weißt du. Wie lange warst du denn vorher mit deiner Partnerin zusammen? Ja, das waren ja keine richtigen Partnerschaften. Das ist ja auch ein Problem für mich. ich glaube, da ist noch mehr dahinter, ne? Nicht nur der Alkohol, das ist ja, eigentlich war ich mit den Partnerin nie richtig zusammen. Das war immer noch so komische Beziehungen. Es waren komische Beziehungen, aber du hattest immer wieder ganz schnell komische Beziehungen. Ja, du warst ja, wenig, ja, das stimmt. Du warst, das wenig, du warst wenig alleine in deinem Leben. Ja, im Grunde war ich immer alleine, ja. Nee, du warst wenig alleine. Du hattest nee, immer... ich war wenig, ja, wenig alleine, das stimmt. Mhm. Ich kann aber auch so eigentlich ganz gut alleine sein, aber ich muss stabil sein, ne? Mhm. Ja, das ist das. Hast du denn keinen besten Freund? Nee. Noch nie gehabt? Doch schon. Muss ich auch wieder überlegen. Das ist aber eigentlich im Moment eher nicht. Wie bist du denn drauf, wenn du richtig zugesoffen bist? Bist du aggressiv, gewalttätig? Nein, früher war das mal so. Früher war ich anders. Früher, als ich noch jung war, da war ich schon aggressiver, aber heute bin ich eigentlich ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast gerade zu Beginn des Gesprächs auch das Wort Depression gebraucht. Ja, ich denke, das ist ja auch so, wenn das richtig ist, du bist ja mehr Fachmann als ich, aber ich glaube, das eine, das ist ja irgendwie, hängt das ja zusammen, ne? Das hängt ja alles ein bisschen auch zusammen, ne? Das kann durchaus sein, ja, das stimmt. Bist du denn noch, du sagst, du bist Sportwissenschaftler, auch noch berufstätig? Bitte? Bist du auch noch berufstätig? Ja, ich bin gerade dabei, mir eine neue Existenz aufzubauen. Das ist ja schon mal ganz gut. Das heißt, wenn jetzt die Entgiftung funktioniert, wenn du dann in der Reha warst, besteht die Chance, dass du dir da was aufbauen kannst. Ja, die besteht schon, ja. Aber ich muss jetzt erstmal da anfangen. Ich kann nicht mehr Lücken kleben. Ich muss jetzt erst bei mir anfangen. Ne? Du musst ganz unten und ganz vorne anfangen. Und insofern finde ich den Termin sehr gut, den du dir da für morgen vorgenommen hast. Was für ein Gefühl hast du, wenn du morgen früh denkst? Ja, das weiß ich noch nicht. Es kommt ein guter Freund, der holt mich morgen ab, morgen am späten Vormittag und fährt mich dahin. Also es gibt doch einen guten Freund? Ja, das ist auch einer von den anonymen Alkoholikern, der holt mich da ab. Okay, und dann... Bin ich auch dankbar für, ne? Um wie viel Uhr holt er dich ab? Um 23:30. Ah ja. Wirst du, wenn wir jetzt gesprochen haben, nochmal kräftig trinken? Vielleicht, ich weiß, ich kann ja auch, so viel trinke ich auch nicht. Das ist. Ne? Gut. Also. Kann ich mit euch dann nochmal telefonieren, vielleicht dann mal oder so? Das können wir sowieso gleich machen, Walter. Ich finde erstmal gut, was du jetzt anorganisiert hast, angeleiert hast. Ja. Du gehst morgen zur Entgiftung. Super. Ja. Wie viele Entgiftungen hast du schon gemacht in deinem Leben? Bestimmt 20. Oh. Bin ich schon Wiederholungstäter sozusagen. Mhm. Kannst du auch, ja, wie soll ich sagen? Ich bin schon ziemlich zäh und ausdauernd, was das alles angeht. Kannst du direkt nach der Entgiftung in die Reha gehen? Ja, ich hoffe das. Ich habe jetzt gestern den Termin versaubeutelt. Eigentlich hätte ich gestern, aber ich war ja nass und da ging das nicht. Jetzt muss ich mit denen Kontakt aufnehmen jetzt. Ne? Aber gestern war Feiertag. Nimmt man da Kontakt auf? Nee, heute hätte ich eigentlich gemusst. Okay, verstehe. Mhm. Also hoffen wir, dass das nahtlos aneinander passt, die Entgiftung und dann die Reha. Und musst du dir, und das werden wir dir gleich noch im Hintergrund nochmal genau erklären, finde ich, rate ich dir sehr, solltest du begleitend auch noch eine Psychotherapie machen. Ja, genau. Dringend, damit du... Ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch, weißt du, manchmal denke ich bin auch ein bisschen verrückt im Kopf oder so, aber ich meine... Es ist doch nicht schlimm, wenn man an Gott glaubt oder so, ne? Nein, schlimm ist das nur wirklich nicht. Warum soll das schlimm sein? Ja, eben. Genau. So, und dann hast du, wenn du diese ganzen medizinisch-therapeutischen Maßnahmen absolvierst, hast du ja, finde ich, eine gute Chance, auch in deinem neuen Berufsbereich Fuß zu fassen. Ja, ja. Was ist denn das da, was du dir da aufbauen möchtest? Ich bin ja Unternehmercoach. Ich arbeite ja für Fitnesscenter und Reha-Zentren. Ah ja. Und das ist ein schöner Bereich. Ich bin auch in der Nähe von Köln tätig und hier in Ludwigshafen tätig. Ich habe schon Perspektiven. Das das glaube ich auch. Wenn du da ordentlich arbeitest und einen guten gutes Image hast. Wenn ich trocken bin, dann ist das ja auch alles kein Thema. Ja. Also, weißt du, ich denke manchmal drum, ja, dass ich mal sagen wollte. Das sind manchmal zwei Menschen, ne? Der eine ist Der eine ist fit und leistungsfähig und der andere, der trinkt halt. Ne? Jetzt hast du, ich sag's mal ganz hart, du hast 20 Jahre deines Lebens versaubeutelt. Durch die Sauferei. Ja. Das sind 20 Jahre zu viel. Ja. Die hast du eigentlich in die Tonne gekippt, die 20 Jahre. Ja. Das so ist sehr, das ist sehr traurig. Nun ist aber die Vergangenheit nicht mehr zu ändern und es hilft auch nichts, über die Vergangenheit zu jammern. Ja, aber ja. Die Vergangenheit und die vielen Fehler, die du gemacht hast, die sollten jetzt dir Energie geben, die Zukunft gut zu gestalten. Ja, genau. Ohne Alkohol. Ja. Und ich bin sicher, dass du auch seelisch wieder richtig auf die Füße kommst und dass es dir psychisch auch gut geht. Ich bin ganz sicher. Dankeschön. So, lieber Walter, jetzt legst du auf und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich nochmal an. Alles Weitere dann im Hintergrund. Okay. Viel Glück und Dankeschön. Ich drücke den Daumen für morgen, wenn es dann losgeht. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, nochmal kurz der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema versagt. Dazu hätte Walter auch anrufen können, weil er ja nun einige Male schon versagt hat. Das ist ja auch eine Form des Versagens, wenn man immer wieder rückfällig wird. Wann habt ihr in eurem Leben, aber es gibt ja noch gravierendere Fälle, ich meine, das ist schon gravierend, aber es gibt auch weitere gravierende Fälle des Versagens. Wann habt ihr in eurem Leben richtig versagt, dass ihr vielleicht bis heute ein schlechtes Gewissen habt oder euch sehr schlecht fühlt und unwohl fühlt? Man kann ja in allen möglichen Bereichen versagen, im Berufsleben, in der Liebe, in der Freundschaft kann man groß versagen. In der Erziehung der Kinder kann man versagen und man kann auch Opfer von Versagen werden. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ein ganz großes Beispiel ist, wenn ein Arzt versagt, dann ist man Opfer eines Ärztefehlers. Wer von euch ist Opfer eines Ärztefehlers, von Ärztepfusch geworden? Also ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen oder gerne mailen domian@wdr.de. Hier ist Sigrid. Sigrid ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sigrid. Lieber Jürgen Domian. Liebe Sigrid. Es ist jetzt ein bisschen schwierig nach dem Gespräch, was ich damit gehört habe von dem jungen Mann. Ja, aber er kann es schaffen. Ich könnte ihm 1000 Beispiele nennen. Das glaube ich auch. Es geht aber jetzt, ja, ich wollte eigentlich den Abend mit was Lustigem beenden. Es ging um die Daumenlutscherin. Ja. Deshalb, ich war wie elektrisiert. Ich sehe deine Sendung, ich glaube, solange es die gibt. Ja. Mit wenigen Ausnahmen. Und ich bin Daumenlutscherin. Nein, in deinem stolzen Alter? In meinem stolzen Alter. Du hast dein ganzes Leben am Daumen gelutscht? Genau, und das wissen alle. Das weiß meine Familie, das weiß mein Zahnarzt, mein Hausarzt, egal wo ich bin, es wissen alle. Und wie? Ich könnte da. Du sitzt im Wartezimmer beim Arzt und lutscht am Daumen? Da sitze ich natürlich nicht und lutsch am Daumen, weil der weiß das halt. Aber ich kann da so ein paar Geschichten erzählen. Ich hatte mal eine schwere Operation und dann kam der Notarzt, hatte Nachtdienst, der war unterwegs mit dem Rettungswagen und kam dann morgens ganz schnell noch in mein Bett in der orangen Jacke. An mein Bett natürlich. Und hat mit mir die Narkose besprochen und dann habe ich ihn gebeten, mir doch alle Zuleitungen, ich bin also selbst Krankenschwester, weiß, was das heißt, alle Zuleitungen an die linke Seite zu legen. Und dann sage ich, wieso das denn? Sag ich, die rechte Seite brauche ich. Ich werde wahnsinnig, wenn da Nadeln drin sind und ich kann nicht am Daumen lutschen. Da hat er sich quer über mein Bett geschmissen, hat Tränen gelacht. Das hatte der noch nie gehört. Das hat er noch nie, sowas habe ich noch nie gehört. Und er sagte, das geht bei der OP nicht, aber ich verspreche Ihnen, wenn das alles vorbei ist, wir legen alles auf die linke Seite. Wenn Sie wach werden, können Sie Daumen lutschen. Du hast dich dein ganzes Leben lang damit arrangiert. Ja. Wann lutschst du denn am liebsten am Daumen? Ich muss es, wenn ich schlafen will. Du musst es, sonst kannst du nicht einschlafen. Wenn ich mich mittags mal eine Stunde hinlege, geht das nur, wenn ich am Daumen lutsche. Das ist ja auch ein putziges Bild, wenn die Sigrid da liegt und einschläft. Ich war zweimal verheiratet, also können Sie sich vorstellen, was für ein putziges Bild das für meine Männer war. Was haben die Männer gesagt? Ja, die waren erstmal, ach wie süß. Wie süß. Jo, ja, haben euch beide gesagt. Ja. Ach, wie süß. Ja, damit war das Problem erledigt. Ich habe mich dann an die Brust gekuschelt und. Ist es denn bei dir auch in Stresssituationen? Bitte? Ist es bei dir auch in Stresssituationen? Selten, also tagsüber selten. Mhm. Passiert aber auch. Wann könnte es am Tage passieren? Wenn ich mich geärgert habe, wenn ich müde bin, wenn ich einfach denke, die Welt soll mich jetzt einfach, ja, dann gibt's nur mich. Also du hast so, ich habe gerade das Bild vor Augen, du hast gerade einen Streit mit deinem Nachbarn und ja, gehst wutentbrannt in deine Wohnung und nimmst den Daumen rein. Ja, mein Nachbar ist mein Schwager, wir haben zwar selten Streit, aber die ärgern tun wir uns schon gegenseitig. Nee, aber das ist so. Ja, du bist ja eine Generation, wo noch sehr hart mit den Kindern umgegangen wurde. Wie kommt das, dass deine Eltern nicht eingegriffen haben? Habe ich dem Gesprächspartner auch gesagt. Meine Mutti hat natürlich versucht, mit allen Mitteln mir diesem Kind, ich bin ja dann 47, also das Daumenlutschen abzugewöhnen. Mhm. Und dann hat sie, aber sie hat keine drastischen Mittel verwandt. Nicht die Hand angebunden oder sonst was. Mhm. Sie ist dann immer mal hochgekommen und hat mir als Kleinkind das Däumchen, den Daumen aus dem Mund genommen und hat ihn mir unter den Rücken gelegt, die Hand. Und dann sagt sie, dann saß ich ein paar Minuten da und dann war das wie von Geisterhand. Also sie ist gut. Ganz langsam kam der Daumen zurück. Sie ist gutmütig mit dir umgegangen. Ja. Ich bin da also wirklich, sind da sehr liberal mit umgegangen. Ja, hattest du denn auch körperliche Probleme, also dass der Mund schief gewachsen ist, Überbiss? Überhaupt nicht. Natürlich sieht man an dem Gaumen. Mein Gaumen ist höher als bei einem normalen Mensch. Da hatte ich ein Erlebnis bei einem Zahnarzt, der mich gut kannte auch, und hatte einen Assistenten. Und da hat er gesagt, Frau Schütz, darf ich meinen Assistenten mal fragen, dass er dieses Zahnbild mal erklärt. Und dann hat er den geholt und dann sagte er, sagen Sie mir doch mal, was ist denn das für ein Zahnbild? Und da war ich schon über 50, zudem Privatpatientin. Und da stand der junge Mann ganz hilflos da, guckte mich an, guckte seinen Chef an, sagte, ich trau's mich nicht zu sagen. Sie können es sagen. Das ist ein typisches Daumenlutschergebiss. Was ganz ungewöhnlich ist, wahrscheinlich. Gab es denn mal Zeiten in deinem Leben, wo du trocken warst, wo du davon weg warst? Nein. Immer kontinuierlich durch bis jetzt. Wenn ich mal Albträume habe, die habe ich selten, dann dreht sich's aber um meinen Daumen. Ein Bein verlieren oder einen Arm verlieren oder so, sowas träume ich überhaupt nicht. Der Daumen ist... Aber ich träume oft davon, meinen Daumen zu verlieren. Siegel, ich wünsche dir, dass du 100 Jahre alt wirst und mit 100 Jahren immer noch ganz entspannt nachts am Daumen lutscht. Jo. Alles Gute, danke, dass du uns angerufen hast. Ich will das mal für alle sagen, die sich dafür schämen. Ja, genau, ganz genau. Und offen damit, oben, das ist eigentlich nur lustig. Du hast gar kein Problem damit. Nee. Du genießt es. Okay. Dann jetzt ins Bett mit dir und Daumen rein. Genau. So tschüss. Jetzt kommen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist Indra, 33. Guten Morgen, Indra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Erstmal eine ganz tolle Lob an deine Sendung und an deine Leute, auch in der Regie und so. Vielen Dank. Sind alle sehr lieb. Sehr nett. Wollte dir von meinen Kindern, beziehungsweise im Hauptpunkt eigentlich von meinem Sohn erzählen. Mhm. Der wäre jetzt im November 5 Jahre alt geworden. Der ist leider fast 4 Tage nach seiner Geburt verstorben. Mhm. Was mich daran so ein bisschen wundert, ist, dass meine beiden Töchter kerngesund sind. Sind das Drillinge gewesen? Nein, ich habe eine große Tochter von 11 Jahren und eine kleinere von 8 Jahren. Mhm. Und mein Sohn ist, wäre jetzt 5 geworden. Der ist also 2010 im November am 11. zur Welt gekommen und am 16. verstorben. Woran ist er 4 Tage nach seiner Geburt verstorben? Die ganze Schwangerschaft war komisch gewesen. Ich hatte in dieser Schwangerschaft Sachen, die ich bei meinen Kindern, bei meinen Töchtern, sag ich mal, so vorher nicht habe. Ich hatte eine Schwangerschaftsdiabetes, ich hatte das 33-fache an Fruchtwasser und es wurde auch so weiterhin nichts festgestellt bei ihm, nur mit dem Fruchtwasser, das fanden die Ärzte schon ein bisschen eigenartig und auf Schmerzen musste er dann geholt werden, ja, und dann haben sie festgestellt, dass seine Augen dunkel und trüb sind, das Gehirn nicht richtig ausgereift war, dass die obwohl ich Lungenreifungsspritzen gekriegt habe, die Lungen nicht richtig ausgereift waren. Der wurde auch die ganze Zeit beatmet. Also das Kind wäre gar nicht lange lebensfähig gewesen. Das weiß man nicht genau. Also wenn er gelebt hätte, dann wäre er wahrscheinlich geistig behindert gewesen. Woran ist er denn dann am vierten Tag verstorben? Ich sage mal so, es wurde ein bisschen beschleunigt. Also sie haben versucht, ihn zu beatmen. Mhm. Und irgendwann, der Oberarzt war immer bei mir, hat mir immer gesagt, welche Untersuchungen sie gemacht haben und wie die ausgegangen sind. Am zweiten Tag, wo er noch gelebt hat, ist die Lunge auf einer Seite durch die Beatmung schon steif geworden. Mhm. Und die Augen fingen an, sich zu bessern, aber nur langsam. Er braucht auch länger für die Verdauung und alles. Ja, und sag mal, der dritte Tag ging gerade zu Ende. Mein damaliger, also der Vater von dem Sohn, damaliger Partner, war schon wieder zu Hause. Und dann kam die Chefärztin zu mir ins Zimmer und hat gesagt, dass mein Sohn die Nacht sterben wird. Mhm. Und ja, das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe dann meinen Partner angerufen, dass er bitte so schnell wie möglich zurückkommen sollte, weil ich den Ärzten von Anfang an gesagt habe, dass ich gerne möchte, dass mein Sohn in meinen Armen stirbt. Ist es dann auch so gekommen? Viele haben mich gefragt, dann hinterher die Schwestern, ob ich das wirklich möchte. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass mein Sohn, wenn er stirbt, in meinen Armen stirbt, dass er meine Nähe spürt. Mhm. Und wenn man ans Jenseits glaubt, dass er diesen Weg bis dahin nicht alleine geht. Mhm. Haben sie dann auch gemacht, aber sie haben dann die Monitore umgedreht, weil sie sagte, er wird sterben, weil sie die Sauerstoffsättigung nicht mehr im Gehirn hingekriegt haben durch die Beatmung. Und ja, sie hat dann die Maschine immer weiter runtergedreht. Aber er lag auf deiner Brust, in deinen Armen. Er lag in meinen Armen, ja. Und dann haben die... Sie hat auch den Finger umgriffen, die haben ja diesen Greifreflex. Mhm. Und ja, sein Todesurteil war dann gewesen, als sie gesagt hat, ich glaube, wir können langsam den Tubus ziehen. Er hat den Tubus in der Nase, wo er durchbeatmet wurde. Und das war der Moment, in dem er quasi gestorben ist. Man hat, sag ich mal so, ich habe ihn nicht stundenlang noch quälen lassen. Mhm. Ich habe ihn dann, sie hat dann den Tubus gezogen, hat das Herzchen abgesagt, es schlägt noch, aber nur noch ganz langsam. Mhm. Und dann merkte ich selber schon, wie dieser Greifreflex nachlässt, und dann hatte sie gesagt, das Herzchen schlägt nicht mehr. Und ist mein Sohn verstorben. Die haben ihn aber, muss ich sagen, da wo ich ihn zur Welt gebracht habe, super behandelt. Die haben ihn dann hinterher aus dem Arm genommen, mit ihm gesprochen. Wie lange hast du ihn noch im Arm gehabt, nachdem er verstorben war? Ja, die haben ihn erst gewaschen und angezogen. Danach haben sie dann noch Fotos mit meinem Sohn gemacht. Mhm. Im Arm. Dann hast du ihn wieder im Arm. Ich habe ihn im Arm gehabt. Ich hätte ihn auch drüben auf dem Zimmer haben können. Aber das konnte ich irgendwie nicht. Weil ich war selber noch sehr schwach. Ich wäre bei der Geburt selber beinahe gestorben, weil ich sehr viel Blut verloren habe. Und die wollten meinen Sohn dann hinterher obduzieren für die Mütter, die eventuell das Gleiche durchmachen, weil sie nicht genau wussten, was bei meinem Sohn jetzt krank war. Hast du dem zugestimmt? Nein. Nein. Warum nicht? Es waren 5 Ärzte da, die auf mich eingeredet. Ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht übers Herz bringen, diese Vorstellung alleine. Da hat sich alles bei mir zusammengezogen. Was ich ihnen erlaubt habe, war eine Muskelbiopsie. Und dadurch haben sie herausgefunden, dass er eine Muskelkrankheit hatte. Ist er dann ganz normal beigesetzt worden? Ich wollte ihn erst verbrennen lassen, aber wir haben ihn dann normal beerdigt. Mhm. Mit einem schönen kleinen weißen Sarg. Mhm. Weil ich finde das unschuldig. Ich muss sagen, ich habe zu der Zeit auch sehr an Gott gezweifelt, warum er mir das angetan hat. Zweifelst du heute immer noch? Nein, heute glaube ich umso mehr an ihn, weil jetzt weiß ich, warum er es getan hat. Ich glaube so zumindest. Warum hat er es getan? Es wäre kein Leben gewesen für meinen Sohn. Mhm. Er wäre geistig behindert gewesen, hätte vor sich hin vegetiert, hätte ständig beatmet werden müssen. Was ist das für ein Leben? Nun ist das Ganze 5 Jahre her. Mhm. Wie geht es dir heute? Ich kann jetzt so normal mit dir darüber reden. Früher bin ich natürlich in Tränen ausgebrochen, klar. Ja, hab mit vielen Leuten darüber geredet. Viele haben gesagt, wie hast du die Kraft aufgebracht, deinen Sohn in deinen Armen sterben zu lassen. Übrigens finde ich das sehr, sehr toll, dass du das gemacht hast. Und ich glaube, das war sehr richtig. Ja, es hat auch viel Kraft gekostet, aber ich glaube, da denkt man in dem Moment nicht drüber nach. Aber du wolltest es intuitiv und die Intuition war richtig. Ich war sehr, sehr krank nach der Geburt von meinem Sohn. Und ich wollte auf alle Fälle alles, was mir möglich war, tun. Ich habe also, wie gesagt, Milch abgepumpt und dass er immer jeden Tag bei ihm gewesen und dass er in meinen Arm stirbt. Indra, die Sendung ist jetzt vorbei. Wenn du möchtest, können wir dich gleich nochmal anrufen. Sollen wir das machen? Ja, aber ich muss um 4 Uhr muss ich raus. Okay, wir melden uns gleich sofort bei dir nochmal. Du legst auf und wir melden uns. Alles Gute. Danke, tschüss. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen das Thema versagt. Bis dahin.